Abschnitt 10 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung, Teil 8. Der Abend ist zu Ende. Es hat sich nichts Besonderes zugetragen, aber ich habe gewisse Eigentümlichkeiten in Sir Percivals und des Grafen Benehmen wahrgenommen, die mich mit Besorgnis um Anna Catherick und die Erfolge erfüllen, welche der kommende Tag uns bringen mag. Ich kenne Sir Percival jetzt hinlänglich, um zu wissen, dass er niemals falscher und somit niemals mehr zu fürchten ist, als wenn er einmal höflich auftritt. Der lange Spaziergang mit seinem Freunde hatte eine merkliche Veränderung in seinem Benehmen hervorgebracht, namentlich in seinem Benehmen gegen seine Frau. Zu Loras heimlichem Erstaunen und meiner heimlichen Bestürzung nannte er sie bei ihrem Vornamen, frug sie, ob sie kürzlich von ihrem Onkel gehört habe, wann Mrs. Vesey ihre Einladung nach Blackwater Park erhalten solle, und erzeigte ihr so viele andere kleine Aufmerksamkeiten, dass er uns fast an die Tage seiner hassenswerten Probezeit in Limeridge House erinnerte. Das war zugleich ein schlechtes Zeichen, und von noch schlimmerer Vorbedeutung schien es mir, dass er sich gleich nach Tische im Gesellschaftszimmer stellte, als ob er schlafe, wobei seine Augen listigerweise mir und Laura folgten, wenn er glaubte, dass wir ihn beargwöhnten. Ich habe es vom ersten Augenblicke an nicht bezweifelt, dass seine plötzliche einsame Reise ihn nach Welmingham führte, um dort Mrs. Catherick auszufragen. Aber meine Erfahrungen von heute Abend lassen mich fürchten, dass sie keine vergebliche gewesen und dass er alle Auskunft erhalten, um deren Willen er uns verließ. Wenn ich nur wüsste, wo Anna Catherick zu finden ist, da würde ich morgen mit der Sonne aufstehen, um sie zu warnen. Während Sir Percivals Auftreten heute Abend leider mir nur ein zu bekanntes war, zeigte sich der Graf hingegen in einem ganz neuen Charakter. Er ließ mich ihn heute Abend zum ersten Male als einen Mann von Gefühl kennenlernen, ein Gefühl, das ich für ein wirkliches, nicht für die Gelegenheit angenommenes halte. Er war ruhig und schweigsam in seinen Augen und seiner Stimme sprach sich eine unterdrückte Empfindsamkeit aus. Er trug, als ob eine verborgene Verbindung zwischen seinen schönsten Kleidern und tiefsten Gefühlen stattfinde, die superbste Weste, in der er sich noch bisher gezeigt. Sie war von blassgrüner Seide und sehr geschmackvoll mit feiner Silberschnur besetzt. Seine Stimme bewegte sich in den zärtlichsten Modulationen und sein Lächeln drückte eine gedankenvolle, väterliche Bewunderung aus, wenn er Laura oder mich anredete. Er drückte unter dem Tische die Hand seiner Frau, als sie ihm für eine geringfügige Aufmerksamkeit dankte. Er trank ihr Wohlsein. »Auf dein Wohl und dein Glück, mein Engel«, sagte er mit liebendem, feuchtem Blicke. Er aß wenig oder gar nichts und seufzte und sagte, »Du guter Percival«, wenn sein Freund ihn verlachte. Nach Tische nahm er Loras Hand und frug, ob sie so lieb sein wolle, ihm etwas vorzuspielen. Sie willigte aus bloßer Überraschung ein. Er setzte sich neben dem Klavier nieder und seine Uhrkette fiel in Schlangenringeln auf das wassergrüne Gebirge seiner Weste. Sein ungeheurer Kopf neigte sich schmachtend nach einer Seite und zwei seiner gelblich-weißen Finger schlugen leise den Takt. Er zollte der Musik hohen Beifall und sprach sich mit zärtlicher Bewunderung über Loras Spielweise aus, nicht wie der arme Walter sie zu loben pflegte, mit einer unschuldigen Freude an den lieblichen Tönen, sondern mit einem klaren, wohlgebildeten, eingehenden Verständnisse der Verdienste der Komposition eines Teils und der Verdienste des Vortrags andern Teils. Als es später wurde, bat er, dass das schöne, hinsterbende Tageslicht noch nicht durch Lampen entweiht werden möge. Er kam mit seinem entsetzlichen, stillen Tritte an das entlegene Fenster, an dem ich stand, um ihm möglichst ferne zu sein und ihn nicht zu sehen. Er kam, um mich zu bitten, seinen Protest gegen Lampen zu unterstützen. Hätte eine derselben ihn in diesem Augenblicke zu Asche verbrennen können, so würde ich sie selbst aus der Küche geholt haben. Gewiss, Sie müssen dies bescheidene, zitternde englische Zwielicht lieben, sagte er leise. Ich liebe es. Ich fühle die mir innewohnende Bewunderung alles Schönen und Großen sich an einem Abende wie diesem in dem Hauch des Himmels reinigen. Die Natur besitzt für mich solche unvergänglichen Reize, solche unauslöschliche Liebe. Ich bin ein dicker alter Mann, und Reden, die ihren Lippen wohl anstehen würden, klingen von den meinigen ausgesprochen wie Hohn und Spott. Es ist hart, in meinen Gefühlsaugenblicken verlacht zu werden, als ob meine Seele mit meinem Körper alt und plump geworden sein müsste. Schauen Sie, teure Dame, welches Licht auf den Bäumen zittert. Durchdringt es Ihr Herz, wie es das meine durchdringt? Er hielt inne, sah mich an und rezitierte Dantes berühmte Strophen auf den Abend mit einem melodischen, tiefgefühlten Ausdrucke, welcher der unvergleichlichen Schönheit der Poesie einen ganz besonderen Zauber verlieh. »Bah«, rief er plötzlich, als die letzte Strophe dieser schönen italienischen Worte auf seinen Lippen erstarb, »ich mache mich zu einem alten Narren und langweile sie bloß alle. Wir wollen die Fenster unserer Herzen schließen und zur Alltagswelt zurückkehren. Percival, ich genehmige die Einführung der Lampen. Lady Glyde, Miss Halcombe, Eleanor, mein geliebtes Weib, wer von Ihnen will mir die Freude machen, eine Partie Domino mit mir zu spielen?« Er sprach zu uns allen, aber er sah nur Laura dabei an. Sie hatte gelernt, wie ich, dass sie ihn zu beleidigen fürchten müsse und willigte daher ein. Ich hätte dies in diesem Augenblicke nicht tun können. Um nichts in der Welt hätte ich mich mit ihm an denselben Tisch setzen können. Seine Augen schienen in dem sinkenden Zwielichte bis in meine innerste Seele zu blicken. Seine Stimme ließ jeden Nerv meines Körpers erzittern und mich abwechselnd heiß und kalt werden. Das Geheimnisvolle und Erschreckende meines Traumes, das mich in Zwischenräumen den ganzen Abend verfolgt hatte, lag jetzt wie eine untrügliche Vorahnung auf meinem Gemüte. Ich sah wieder das weiße Grabmal und die verschleierte Frau an Walters Seite. Der Gedanke an Laura entsprang wie eine Quelle in der Tiefe meines Herzens und füllte es mit bitteren Wassern, die es nie, nie zuvor gekannt. Ich fasste ihre Hand, als sie auf ihrem Wege dem Tische zu an mir vorüberging, und küsste sie, als ob diese Nacht uns auf ewig scheiden sollte. Während alle mich erstaunt anblickten, lief ich schnell durch das vor mir offenstehende niedrige Fenster in den Garten hinaus, um mich in der Dunkelheit vor ihnen zu verbergen, vor mir selber zu verbergen. Wir gingen diesen Abend später als gewöhnlich auseinander. Gegen Mitternacht unterbrach das Rauschen eines leisen, melancholischen Windes in den Bäumen die Sommerstille. Wir fühlten alle die plötzliche Kühle in der Luft, aber der Graf war der Erste, der das heimliche Steigen des Windes wahrnahm. Während er mein Licht für mich anzündete, hielt er plötzlich inne und erhob wie warnend die Hand. »Horch«, sagte er, »morgen werden wir anders Wetter bekommen. Den 5. Juli. Die gestrigen Ereignisse warnten mich früher oder später, mich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Der heutige Tag ist noch nicht zu Ende und das Schlimmste ist bereits eingetreten. Nach der genauesten Zeitberechnung, die Laura und ich zu machen imstande waren, schlossen wir, dass es 3:30 Uhr gewesen sein musste, als Anna Catherick gestern Nachmittag im Bootshause ankam. Ich kam daher mit Laura überein, dass sie sich beim Frühstück eben am Tische nur zeigen und bei der ersten Gelegenheit hinausschlüpfen sollte und dass ich zurückbliebe, damit man keinen Verdacht schöpfe und ihr folge, sobald mir dies gelingen würde. Auf diese Weise würde sie, falls sich keine Hindernisse in den Weg legten, imstande sein, vor 3:30 Uhr im Bootshause anzulangen und ich, sobald ich meinerseits den Tisch verlassen, konnte bereits vor 3:00 Uhr einen sicheren Posten im Holze einnehmen. Die Veränderung im Wetter, auf die der Wind von gestern Abend uns vorbereitet hatte, kam mit dem Morgen. Es regnete heftig, als ich aufstand und fuhr sofort bis Mittag, wo die Wolken sich zerstreuten, der Himmel wieder blau erschien und die Sonne mit dem Versprechen eines schönen Nachmittags hell hervortrat. Meine Unruhe zu erfahren, wie Sir Percival und der Graf den Morgen hinbringen würden, verminderte sich keineswegs, wenigstens in Bezug auf Sir Percival, als er uns gleich nach dem Frühstück verließ und ungeachtet des Regens ausging. Er sagte uns weder, wohin er gehe, noch wann wir ihn zurückerwarten dürften. Wir sahen ihn eilig am Fenster des Frühstückszimmers vorübergehen in hohen Stiefeln und wasserdichtem Rocke, und das war alles. Der Graf verbrachte den Morgen ruhig im Hause, zum Teil in der Bibliothek, zum Teil im Gesellschaftszimmer, wo er kleine, abgerissene Melodien spielte und vor sich hinsummte. Dem Anschein nach war er noch immer beharrlich entschlossen, die sentimentale Seite seines Charakters herauszukehren. Er war schweigsam und empfindsam und seufzte oft und gewichtig, wie nur korpulente Leute seufzen können bei der geringsten Gelegenheit. Die Zeit des Frühstücks kam und Sir Percival war noch nicht zurückgekehrt. Der Graf nahm seines Freundes Platz bei Tische ein, verspeiste mit kläglichen Mienen den größeren Teil einer Obstpastete, die er in einer kleinen See von Sahne ersäufte, und setzte uns dann die vollen Verdienste dieses Kunststückes auseinander. »Ein Geschmack an Süßigkeiten«, sagte er mit seiner sanftesten, zärtlichsten Stimme, »ist die unschuldige Schwäche von Frauen und Kindern. Ich freue mich, dieselbe mit Ihnen zu teilen. Es ist ein neuer Band zwischen Ihnen und mir, teuerste Damen.« Laura verließ nach 10 Minuten den Tisch. Ich fühlte mich sehr versucht, sie zu begleiten. Wären wir aber beide zugleich hinausgegangen, so hätten wir unfehlbar Verdacht erregt und, was noch schlimmer gewesen wäre, falls Anna Catherick Laura in Begleitung einer zweiten Person gesehen, die ihr fremd war, hätten wir aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Vertrauen verscherzt und es dann nie wieder gewonnen. Ich wartete daher so geduldig, wie mir dies möglich war, bis der Diener kam, um den Tisch abzudecken. Als ich das Zimmer verließ, sah ich weder im Hause noch draußen irgendein Zeichen von Sir Percivals Rückkehr. Als ich ging, sah ich den Grafen mit einem Stückchen Zucker zwischen den Lippen, zu dem der boshafte Kakadu über die Weste hin emporkletterte, während die Gräfin ihrem Gemahl gegenübersitzend seine Manöver und die des Vogels mit einer Aufmerksamkeit beobachtete, als ob sie dergleichen nie zuvor in ihrem Leben gesehen habe. Auf meinem Wege nach den Baumanlagen hielt ich mich sorgfältig außerhalb des Gesichtskreises vom Fenster der Frühstücksstube. Es sah mich und folgte mir niemand. Es war auf meiner Uhr 3:15. So wie ich unter den Bäumen anlangte, schritt ich schnell vorwärts, bis ich über die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte. Dann ging ich langsamer und vorsichtiger weiter, doch sah ich niemanden und hörte keine Stimmen. Nach und nach kam ich in Sicht der Rückseite des Boothauses, stand still und horchte. Dann ging ich weiter, bis ich ganz dicht dahinter war und notwendigerweise die Stimmen hören musste, falls man darinnen sprach. Es herrschte tiefe Stille. Nah und fern war kein Anzeichen eines lebenden Wesens weder zu hören noch zu sehen. Nachdem ich erst auf der einen, dann auf der anderen Seite des Hauses entlanggegangen war, ohne irgendetwas zu entdecken, wagte ich mich zur Vorderseite hinaus und schaute hinein. Es war leer. Ich rief Laura, zuerst leise und dann immer lauter. Niemand antwortete und niemand kam. Soviel ich sehen oder hören konnte, war in der Nachbarschaft des Sees und der Anlagen kein menschliches Wesen außer mir. Mein Herz fing heftig an zu pochen, doch setzte ich meine Nachsuchungen fort, zuerst im Boothause und dann auf dem Boden vor demselben, um ein Zeichen zu entdecken, das mir Sicherheit geben würde, ob Laura dort gewesen oder nicht. Ich fand nichts im Boothause, das hierauf hingedeutet hatte, draußen aber im Sande entdeckte ich Fußspuren. Ich unterschied die Fußspuren von 2 Personen, ziemlich große wie die eines Mannes und kleinere, von denen ich, als ich sie mit meinen eigenen Füßen maß, überzeugt war, dass sie von Laura's Füßen herrührten. Der Boden war gerade vor dem Boothause von vielen solchen unregelmäßigen Spuren gezeichnet. Dicht an der einen Wand unter dem Schutze des überhängenden Daches entdeckte ich ein kleines Loch im Sande, ein künstlich gemachtes, daran war nicht zu zweifeln. Ich bemerkte es bloß und wandte mich dann ab, um sofort den Fußspuren, soweit ich konnte, nachzugehen. Sie führten mich von der linken Seite des Boothauses ausgehend eine Strecke von etwa 300 Ellen am Rande der Bäume entlang, und dann verschwand ihre Spur im Sande. Überzeugt, dass diejenigen, deren Fußspuren ich jetzt folgte, hier im Holz hineingegangen sein mussten, betrat ich dasselbe ebenfalls. Zuerst konnte ich keinen Pfad entdecken, endlich aber fand ich einen solchen, schwach zwischen den Bäumen angedeutet, und ging dann ihm nach. Er führte mich eine Strecke in Richtung dem Dorfe zu, bis ich an einer Stelle stand, wo er von einem anderen Fußpfade durchschnitten wurde. Dicke Dornbüsche wuchsen zu beiden Seiten dieses letzteren Pfades. Ich stand unschlüssig, welche Richtung ich zunächst einschlagen solle, als ich umherschauend an einem Zweige in dem Dornbusche ein Stückchen von den Fransen eines Damenschals erblickte. Genauere Untersuchung der Fransen überzeugten mich, dass sie von einem Laura gehörigen Schal abgerissen seien, worauf ich augenblicklich den Pfad einschlug. Derselbe brachte mich endlich zu meiner großen Erleichterung zur Hinterseite des Hauses. Ich sage zu meiner großen Erleichterung, weil ich daraus schloss, dass Laura aus irgendeinem mir unbekannten Beweggrunde auf diesem Umwege nach Hause zurückgekehrt sei, ohne mich zu erwarten. Ich ging über den Hof und durch die Nebengebäude hinein. Die erste Person, die mir begegnete, als ich an der Gesindestube vorbeiging, war Mrs. Mickelson, die Haushälterin. »Wissen Sie zufällig, ob Lady Glyde von ihrem Spaziergange heimgekommen ist oder nicht?« frug ich sie. »Milady kam vor einer kleinen Weile mit Sir Percival nach Hause«, entgegnete die Haushälterin. »Ich fürchte, Miss Halcombe, dass sich irgendetwas sehr Betrübendes zugetragen haben muss.« Mir sank das Herz. »Sie meinen doch keinen Unfall?« fragte ich mit matter Stimme. »Nein, nein, Gott sei Dank, kein Unfall, aber Milady lief weinend auf ihr Zimmer und Sir Percival hat mir befohlen, Fanny in einer Stunde aus dem Hause zu schicken.« Fanny ist Loras Kammerjungfer, ein gutes, anhängliches Wesen, das bereits jahrelang in ihren Diensten gewesen, und ist sie zugleich die einzige Person im Hause, auf deren Treue und Ergebenheit wir uns verlassen können. »Wo ist Fanny?« frug ich. »In meinem Zimmer, Miss Halcombe. Das Mädchen ist ganz außer sich, und so sagte ich ihr, sie sollte sich setzen und sich zu fassen suchen.« Ich ging nach Mrs. Mickelsons Zimmer und fand dort Fanny, die in einer Ecke saß und bitterlich weinte. Ihr Reisekoffer stand neben ihr. Sie konnte mir nicht die geringste Erklärung über die Ursache ihrer plötzlichen Verabschiedung geben. Sir Percival hatte befohlen, dass man ihr, anstatt ihr einen Monat vorher den Dienst zu kündigen, den Lohn eines Monats gebe und sie fortschicke. Es war ihr hierfür kein Grund angegeben worden, noch hatte man ihr irgendwie Tadel über ihr Betragen ausgesprochen. Man hatte ihr verboten, ihrer Herrin Vermittlung anzusprechen, ja sogar, sie einen Augenblick zu sehen, um Abschied von ihr zu nehmen. Sie sollte ohne Erklärung oder Lebewohl fort, und zwar augenblicklich. Nachdem ich den Schmerz des armen Mädchens durch ein paar freundliche Worte beschwichtigt, frug ich sie, wo sie zu übernachten beabsichtige. Sie entgegnete, dass sie die Nacht in dem kleinen Wirtshause im Dorfe zuzubringen gedenke, in dem die Wirtin desselben eine achtbare Frau und der Dienerschaft von Blackwater Park wohl bekannt sei. Sie hoffe dann, am nächsten Morgen direkt nach Cumberland zu ihren Verwandten zurückkehren zu können, ohne sich in London aufzuhalten, wo sie vollkommen unbekannt sei. Es fiel mir sogleich ein, dass Fannys Abreise uns ein sicheres Mittel böte, um Nachrichten nach London und Limeridge House zu schicken, welches zu benutzen von der größten Wichtigkeit für uns sein konnte. Demzufolge sagte ich ihr, dass sie erwarten dürfe, im Verlaufe des Abends entweder von ihrer Herrin oder von mir zu hören, und dass sie sich darauf verlassen möge, dass wir beide in ihrem Unglücke mit dem plötzlichen Dienstverluste alles für sie tun würden, was nur in unserer Macht läge. Dann gab ich ihr die Hand und ging die Treppe hinauf. Die Tür, welche nach Loras Zimmer führte, war die eines Vorzimmers, das seinerseits auf den Vorsaal führte. Als ich sie zu öffnen versuchte, wurde ich gewahr, dass sie von innen verriegelt war. Ich klopfte, worauf die Tür von derselben schwerfälligen Hausmagd geöffnet wurde, deren Dummheit mich bereits an dem Tage, wo ich den verwundeten Hund gefunden, so unbeschreiblich geärgert hatte. Ich hatte seitdem erfahren, dass ihr Name Marguerite Porcher und sie selbst die ungeschickteste, halsstarrigste und unordentlichste Diener im ganzen Hause sei. Als sie die Tür öffnete, trat sie sogleich auf die Schwelle und stand mich in dummem Schweigen angrinsend da. »Wozu stehst du da?« sagte ich. »Siehst du nicht, dass ich hinein will?« »Ja, aber Sie dürfen nicht hinein«, war die Antwort von einem noch breiteren Grinsen begleitet. »Wie kannst du dich unterstehen, mir eine solche Antwort zu geben? Geh augenblicklich auf die Seite!« Sie streckte zu beiden Seiten eine große rote Hand aus, um mir den Weg zu sperren, und nickte mir einfältig zu. »Befehl vom Herrn«, sagte sie und nickte abermals. Es bedurfte meiner ganzen Selbstbeherrschung, um davon abzulassen, den Gegenstand mit ihr zu bestreiten und mich zu erinnern, dass meine nächsten Worte an ihren Herrn gerichtet sein müssten. Ich wandte mich von ihr ab und ging schnell die Treppe hinunter, um ihn zu suchen. Mein Entschluss, mich durch keine der Beleidigungen aufbringen zu lassen, die Sir Percival mir bieten möge, war jetzt, ich gestehe es zu meiner Schande, so vollständig vergessen, als ob ich ihn nie gefasst gehabt. Es war mir eine Wohltat, ja, nach allem, was ich in diesem Hause bereits erduldet und unterdrückt hatte, war es mir eine förmliche Wohltat zu fühlen, wie zornig ich war. Das Gesellschaftszimmer wie das Frühstückszimmer waren beide leer. Ich ging in die Bibliothek und hier fand ich Sir Percival sowie den Grafen und die Gräfin Fosco. Alle drei standen dicht nebeneinander und Sir Percival hielt ein kleines Papierzettelchen in der Hand. Als ich die Tür öffnete, hörte ich den Grafen sagen, »Nein, tausendmal nein!« Ich ging gerade auf Percival zu und sah ihm fest ins Gesicht. »Muss ich annehmen, Sir Percival, dass das Zimmer Ihrer Gemahlin Ihr Gefängnis und Ihre Hausmagd Ihre Gefängniswärterin ist?« frug ich. »Ja, allerdings dürfen Sie das annehmen«, entgegnete er. »Nehmen Sie sich in Acht, dass ich meiner Gefangenwärterin nicht doppelte Pflichten auferlege, indem ich Ihr Zimmer ebenfalls zum Gefängnis mache. Nehmen Sie sich in Acht in der Behandlung Ihrer Frau, ehe Sie sich unterstehen, mir zu drohen«, brach ich in der Hitze meines Zornes los. »England hat Gesetze, um Frauen gegen Grausamkeit und Beleidigungen zu schützen. Falls Sie es wagen, auch nur ein Haar auf Loras Haupte zu krümmen oder mir meine Freiheit zu nehmen, so werde ich, was auch immer danach kommen möge, jene Gesetze zu unserem Schutze anrufen.« Anstatt mir zu antworten, wandte er sich zum Grafen. »Was sagte ich dir?« frug er. »Was sagst du nun?« »Was ich vorhin sagte«, erwiderte der Graf. »Nein!« Ungeachtet meines heftigen Zornes fühlte ich seine kalten, ruhigen, grauen Augen auf meinem Gesichte ruhen. Sie wandten sich von mir, sobald er gesprochen hatte, und blickten bedeutungsvoll seine Frau an. Die Gräfin trat dicht an meine Seite und redete Sir Percival an, ehe weder er noch ich das Wort wieder ergreifen konnten. »Schenken Sie mir gütigst einen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit«, sagte sie mit ihrer klaren, eisigen Stimme. »Ich habe Ihnen für Ihre Gastfreundschaft zu danken, Sir Percival, und von jetzt an darauf zu verzichten. Ich kann nicht in einem Hause bleiben, in welchem man Damen behandelt, wie Ihre Gemahlin und Miss Halcomb heute behandelt worden sind.« Sir Percival trat einen Schritt rückwärts und starrte sie in tiefem Schweigen an. Die Erklärung, welche er soeben gehört hatte und die, wie er wusste, ebenso gut wie ich die Gräfin nimmer ohne ihres Gemahls Erlaubnis gemacht haben würde, schien ihn fast zu versteinern. Der Graf stand daneben und schaute mit wahrhaft begeisterter Bewunderung auf seine Frau. »Sie ist sublim«, sagte er vor sich hin. Dann trat er zu ihr hin und zog ihre Hand durch seinen Arm. »Ich stehe dir zu Diensten, Eleanor«, fuhr er mit einer ruhigen Würde fort, die ich noch nie an ihm wahrgenommen hatte, »und stehe Miss Halcomb zu Diensten, falls sie mir die Ehre erzeigen will, den Beistand anzunehmen, den ich ihr anzubieten imstande bin.« »Zum Teufel, was meinst du damit?« rief Sir Percival aus, als der Graf ruhig mit seiner Frau der Tür zuschritt. Gewöhnlich meine ich, was ich sage, diesmal aber, was meine Frau sagt, erwiderte der unerschütterliche Italiener. Wir haben für diesmal die Rollen vertauscht, Percival, und der Gräfin Ansicht ist ganz die meine. Sir Percival zerknitterte das Papier in seiner Hand, und sich vor den Grafen drängend, stellte er sich mit einem zweiten Fluche zwischen ihn und die Tür. »Du sollst deinen Willen haben«, sagte er mit verhaltener Wut und mit leiser flüsternder Stimme. »Du sollst deinen Willen haben und dann sehen, was danach kommt.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Die Gräfin schaute ihren Mann fragend an. »Er ist plötzlich gegangen«, sagte sie. »Was hat das zu bedeuten?« »Das bedeutet, dass wir beide den heftigsten Mann in ganz England zu Verstande gebracht haben«, antwortete der Graf. »Es bedeutet, Miss Halcomb, dass der Lady Glyde zugefügten groben Beschimpfung ein Ende gemacht wird und sie keine Wiederholung der unverzeihlichen Beleidigung, die ihnen zuteil geworden, zu befürchten haben. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Bewunderung für Ihr Benehmen und Ihren Mut in einem außerordentlich schwierigen Augenblicke auszusprechen.« »Aufrichtige Bewunderung«, meinte die Gräfin. »Aufrichtige Bewunderung«, rief der Graf ihr wie ein Echo nach. Ich hatte nicht länger die Kraft meines ersten zornigen Widerstandes gegen Schimpf und Beleidigung, um ruhig und gefasst zu bleiben. Der herzbeklemmende Wunsch, Laura zu sehen, sowie meine hilflose Unkenntnis dessen, was sich im Boothause zugetragen, lagen mit einem unerträglichen Gewichte auf meinem Gemüte. Ich versuchte, mit dem Grafen und der Gräfin in dem Tone zu sprechen, den sie für gut erachtet, gegen mich anzunehmen. Doch erstarben mir die Worte auf der Zunge, ich atmete mühsam und schnell und meine Augen wandten sich sehnsüchtig der Tür zu. Der Graf, der meine Besorgnis begriff, öffnete sie, ging hinaus und schloss sie wieder hinter sich. In demselben Augenblicke hörte ich Sir Percivals schweren Tritt die Treppe herunterkommen. Ich hörte dann beide draußen zusammen flüstern, während die Gräfin mir mit ihrer ruhigsten Alltagsstimme die Versicherung gab, dass sie sich um unser aller Willen freue, dass Sir Percival sie und ihren Gemahl nicht durch sein Betragen gezwungen habe, Blackwater Park zu verlassen. Ehe sie noch geendet hatte, hörte das Flüstern auf, die Tür öffnete sich und der Graf trat herein. »Miss Halcomb«, sagte er, »es macht mich glücklich, Sie benachrichtigen zu können, dass Lady Glyde wieder Herrin Ihres eigenen Hauses ist. Ich glaubte, es dürfte Ihnen weniger unangenehm sein, diesen günstigen Wechsel von mir zu hören als von Sir Percival, und kam dieser halb ausdrücklich zurück, um Sie davon in Kenntnis zu setzen.« »Unvergleichliches Zartgefühl«, sagte die Gräfin, dem Grafen seine Lobsprüche in gleicher Münze und auf gleiche Manier zurückgebend. Er lächelte und verbeugte sich, wie wenn ihm irgendein Fremder ein höfliches Kompliment gesagt hätte, und trat dann auf die Seite, um mich vorübergehen zu lassen. Sir Percival stand in dem Flur. Als ich die Treppe hinaufeilte, hörte ich, wie er dem Grafen ungeduldig zurief, aus der Bibliothek zu kommen. »Wozu wartest du noch?«, sagte er. »Ich habe mit dir zu sprechen.« »Und ich habe erst noch allein zu überlegen«, entgegnete der andere. »Warte bis später, Percival, warte bis später.« Weder er noch sein Freund sprachen ferner. Ich war oben angelangt und lief den Korridor entlang. In meiner Hast und Aufregung ließ ich die Tür des Vorzimmers offen, doch schloss ich die des Schlafzimmers, so wie ich eingetreten war. Laura saß allein am anderen Ende des Zimmers, ihre Arme ruhten müde auf dem Tische und ihr Gesicht in ihren Händen. Als sie mich erblickte, sprang sie mit einem matten Freudenausrufe empor. »Wie bist du hereingekommen?«, frug sie. »Wer gab dir Erlaubnis dazu? Gewiss nicht Sir Percival.« In meiner überwältigenden Bangigkeit über das, was ich zugetragen, konnte ich ihr nicht antworten, sondern bloß Gegenfragen an sie richten. Doch erwies sich Lauras Begier zu wissen, was unten vorgegangen sei, zu stark, um sich abweisen zu lassen. Sie wiederholte beharrlich ihre Fragen. »Natürlich der Graf«, sagte ich ungeduldig, »wer sonst besäße im Hause wohl Einfluss genug?« Sie unterbrach mich mit einer Bewegung des Widerwillens. »Sprich nicht von ihm«, rief sie aus. »Der Graf ist der elendste Mensch, den es auf Erden gibt. Der Graf ist ein nichtswürdiger Spion.« Ehe weder die eine noch die andere von uns ein Wort hinzufügen konnte, wurden wir beide durch ein leises Klopfen an der Tür beunruhigt. Ich hatte mich noch nicht gesetzt und ging daher, um zu sehen, wer es sei. Als ich die Tür öffnete, stand die Gräfin, mein Taschentuch in der Hand haltend, vor mir. »Sie ließen dies unten fallen, Miss Halcombe«, sagte sie, »und da ich auf meinem Wege nach meinem Zimmer hier vorbeikam, wollte ich es Ihnen gleich überbringen.« Ihr Gesicht, welches von Natur blass ist, war so gespenstisch weiß in diesem Augenblicke, dass es mich förmlich erschreckte. Ihre Hände, sonst so sicher und ruhig, zitterten heftig und ihre Augen blickten durch die geöffnete Tür an mir vorbei und hefteten sich mit einem wolfartigen Ausdrucke auf Laura. Sie hatte gehorcht, ehe sie klopfte. Das sah ich in ihrem weißen Gesichte, in ihren zitternden Händen, in ihrem wilden Blick. Nachdem sie eine Minute gezögert, wandte sie sich um und ging langsam fort. Ich schloss die Tür wieder. »Oh, Laura, Laura, wir werden beide den Tag zu bereuen haben, an dem du jene Worte sprachst.« »Du hättest sie selbst gesprochen, Marianne, hättest du gewusst, was ich weiß. Anna Catherick hatte recht. Es war in der Tat gestern eine dritte Person bei unserer Unterredung zugegen. Und diese war, weißt du gewiss, dass es der Graf war? Ganz gewiss. Er war Sir Percivals Spion, Sir Percivals Berichterstatter. Er bewog Sir Percival, Anna Catherick und mir, den ganzen Morgen aufzulauern.« »Haben Sie Anna gefunden? Sahst du sie am See?« »Nein, sie hat sich gerettet, indem sie ausblieb. Als ich im Boothause anlangte, war dort kein Mensch. Ich ging hinein, setzte mich und wartete einige Minuten, doch ließ mich meine Unruhe wieder aufstehen und umhergehen. Als ich hinaustrat, sah ich dicht vor dem Bootshause Spuren im Sande. Ich bückte mich, um genauer hinzusehen, und fand ein Wort mit großen Buchstaben in den Sand geschrieben. Das Wort war »Suchet«. Und du schautest den Sand fort und machtest ein Loch in die Erde. Woher weißt du das, Marianne? Ich sah es, als ich dir nach dem Boothause gefolgt war. Aber fahre fort, fahre fort. Ja, ich scharrte den Sand fort und nach einer kleinen Weile fand ich einen Streifen beschriebenen Papiers. Das Geschriebene war mit Anna Catherick's Anfangsbuchstaben unterzeichnet. Wo ist es? Sir Percival hat es mir genommen. Erinnerst du dich, was auf dem Papier geschrieben stand? Glaubst du, dass du es mir genau wiederholen könntest? Den Inhalt kann ich dir genau sagen, Marianne, denn er war sehr kurz. Du hättest es Wort für Wort im Gedächtnis behalten. Versuche mir, den Inhalt zu sagen, ehe wir weitergehen. Sie tat es. Ich schreibe die Zeilen gerade so hier nieder, wie sie mir dieselben hersagte. Sie lauteten folgendermaßen. »Wir wurden gestern von einem großen, starken, alten Manne zusammengesehen, und ich musste laufen, um mich zu retten. Er war nicht flink genug auf den Füßen und verlor mich unter den Bäumen. Ich wage nun nicht, heute um dieselbe Zeit wieder hierher zu kommen. Ich schreibe dies, um Sie hiervon zu unterrichten, um 6 Uhr morgens und werde es im Sand verbergen.« Wenn wir das nächste Mal von Ihres gottlosen Gemahls Geheimnisse sprechen, da muss es an einem sicheren Orte sein oder gar nicht. Suchen Sie sich in Geduld zu fassen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie mich wiedersehen sollen, und zwar bald. A. C. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. Januar 2024.